Kapitel 5 Verben Vergangenheit Präteritum Übung 3 Minikrimi Markieren Sie das Verb und ergänzen Sie die Präteritumform. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Frau Reinhardt saß abends im Wohnzimmer und sah fern. Um 22.30 Uhr wurde sie müde und beschloss, ins Bett zu gehen. Sie putzte sich die Zähne. Dann legte sie sich ins Bett. Sie machte das Licht aus. Plötzlich hörte sie leise Schritte. Sie hatte große Angst. Sie dachte, ein Einbrecher! Auf einmal landete etwas Schweres neben ihr. Sie schrie laut. Dann bemerkte sie ein leises Schnurren. Es war nur die Katze ihres Nachbarn.